Guten Abend und herzlich willkommen zu der Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen hier auf LoRa München. Es ist etwas ungewohnt, heute einzusteigen in die Sendung, weil wir sonst immer einen Opener hatten und der so uns noch ein bisschen Spielraum gelassen hat, hier hineinzugleiten. Aber ich glaube, das schaffen wir auch so. Das Thema, der Titel unserer Sendung heißt Iben Minskip. Ja, das ist Friesisch und steht für offene Gemeinschaft. Mehr möchte ich jetzt noch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich glaube, darüber werden wir noch viel sprechen und das wird dann auch verständlich werden, was da unsere Idee, was unser Verständnis dazu ist und auch mit dem Grundeinkommen vielleicht die Verbindung da ist. Erst einmal darf ich hier im Studio begrüßen Margit Volk, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Ja, danke. Und wir haben in der Technik Felix Jakowitz und Julian Meisner. Und zu dem Thema vielleicht noch eine Vorbemerkung. Ist es eigentlich dadurch gekommen, am Ende unserer oder ein Teil unserer letzten Sendung hatten wir noch etwas Bericht aus den Niederlanden letztes Mal angefügt gehabt. Und irgendwie hat uns die Zeit nicht so gereicht, um das eigentlich so in Ausdruck zu bringen, was wir da schon so gedacht haben. Und als wir dann im Nachhinein uns das nochmal so Revue passieren lassen haben, dann haben wir festgestellt, da ist doch eigentlich viel, viel mehr drin, was eigentlich sehr interessant sein würde. Und daher war unser Entschluss gefasst, dass wir diese ganze Sendung hier mit diesem Thema verbringen werden. Und die Inhalte werden sein, dass wir uns einmal mit dem sogenannten Minskip-Manifest beschäftigen, danach mit dem Thema Kulturhauptstadt 2018 Leeuwarden und dann wollen wir ein wenig auf den Themenbereich Inklusion statt Integration schauen und das Wesen der Kulturen betrachten. Und zum Abschluss haben wir dann ein paar Hinweise und Aktuelles. Aber erstmal wollen wir hineingleiten in die Sendung noch mit etwas Musik. Und zwar Beautiful Wonderful World von Roger That. If I had a thousand tongues, I would sing with everyone. Voices like a mountain song, sing you are my only one. Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood that life can be this good. I would launch a thousand ships just to be about your lips, tell them all to sail away, just to see you every day. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Wei Minsken van de Fryske Minskip. Burgers, Unternehmers, Politici, Matschablik Mittenfeld, Bestürders finden, dass het tijd is für ein Pilotbasisinkommen. Friesland kennt eine hohe Werklosheit. Es ist nicht genug bezahlt Werk für jeder ein. Ja, wahrscheinlich haben Sie jetzt Bahnhof verstanden. Aber wir wollten Ihnen das Flair von der holländischen oder niederländischen Sprache ein wenig geben, in dem dieser Text verfasst ist, und zwar das Minskip-Manifest. Und das war ein kleiner Ausschnitt auf Niederländisch hier draus. Um es aber verständlich zu machen, werden wir den Text jetzt in voller Länge auf Deutsch hören von Margit. Minskip-Manifest. Gemeinschaftsmanifest Pilotprojekt Grundeinkommen 2018. Für ein Friesland, das bereit ist, bestehende Gedanken und Strukturen aufzugeben und nach einer neuen sozialen Kultur zu suchen. Wir Menschen der friesischen Gemeinschaft, Bürger, Unternehmer, Politiker, die Mittelschicht, Verwaltungsleiter und Chefs, finden, dass es höchste Zeit ist, ein Pilotprojekt Grundeinkommen zu starten. In Friesland herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit. Die bestehenden sozialen Strukturen bieten keine Lösung an für die immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich. Am Arbeitsmarkt ist keine Lösung in Sicht, um die immer größer werdende Arbeitslosigkeit aufzufangen. Friesen kennen schon von alters her ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl und Gemeinschaftssinn. Nicht nur durch die geteilte friesische Sprache, vor allem aber auch durch die Liebe zum friesischen Grund und Boden, zur friesischen Landschaft und zur friesischen Gemeinschaft. Viele Friesen kümmern sich gegenseitig um die Nachbarschaft im Viertel, kümmern sich auch um den Schutz der Umwelt, organisieren vieles zusammen. Die Mehrheit in der Politik fordert von den Bürgern noch mehr gegenseitige Aufmerksamkeit, noch mehr zu tun im gemeinschaftlichen Zusammenleben. Wir sagen euch, wir tun dies gerne, wenn wir ein Grundeinkommen auch wählen können und auch den Raum dafür bekommen, auch finanziell. Ein Grundeinkommen gibt Existenzsicherheit, bietet Raum für eine gleichwertige Teilhabe, für Unternehmungen aller Art, für Kreativität und Existenzsicherung und gibt den notwendigen Raum, um sich gut gegenseitig um die Menschen im Viertel und in der Nachbarschaft kümmern zu können. Wir wollen auf sinnvolle Art und Weise zum gemeinschaftlichen Zusammenleben beitragen. Wir Menschen aus den friesischen Landschaften rufen Politik, die Verantwortungsträger und die Zuständigen für Arbeit und Soziales der Gemeinden in Friesland sowie die Vorbereitungsorganisation der Europäischen Kulturhauptstadt Leeuwarden 2018 dazu auf, in Friesland ein Experiment zu beginnen mit dem Grundeinkommen, das Ausdruck ist des Konzepts der IPEN-Minskip, der offenen Gemeinschaft. Bei der IPEN-Minskip also geht es um das klassische Solidaritätsgefühl, für das neue, zeitgemäße Formen gesucht werden. Hier passt es hervorragend, mit einer neuen Form von sozialer Sicherheit und einer neuen Art des Arbeitens zu experimentieren. Sie wird Friesland bekannt machen als Region mit erneuernden Inspirationen auf dem Gebiet von Gesundheit und Wohlbefinden. Ein gemeinschaftliches Zusammenleben gibt es hier in Friesland schon. Was wir brauchen, ist ein Grundeinkommen, um dieses weiter zu fördern und zu unterstützen. Wie dies konkret aussehen kann, wollen wir mittels dem Pilotprojekt Grundeinkommen in Friesland untersuchen. Itrit Ohren, auf geht's! Nicht nur für Friesen. Das Ganze war verfasst von der Werkgruppe Basisinkommen, also Arbeitsgemeinschaft Grundeinkommen. Ja, wie geht's euch mit? Was berührt euch dann an diesem Text, an diesem Manifest? Ja, das hat sicher auf der einen Seite damit zu tun, dass wir eben oft schon in dieser Gegend waren, durch Friesland gefahren sind, nach Harlingen, um dann nach Tesreling zu fahren. Und es hat auch. Also Tesreling ist eine Insel, eine die westfriesische Insel, westfriesische genau. Insel, die vor Friesland liegt wie ostfriesische Inseln auf der deutschen Seite. Ja, ja. Grob und, so gesagt. Ja, und diese Situation mit dem Wattenmeer, das gehört irgendwie zu Friesland dazu, auch zu den deutschen Teilen. Und das, ja gut, da gibt es diese Weite des Landes und es gibt diese eine Kultur, die einen sowieso schon berührt, wenn man dort ist, weil sie auch einfach etwas Liebes hat. Und dann ist es ja eine Minderheit, man nennt sowas dann ja nationale Minderheit, also eine ganz eigene Sprache, wo man, also das Holländische, da kann ich mich schon noch relativ leicht reindenken, wenn ich Friesisch lesen, finde ich sehr schwierig. Das ist irgendwie ein bisschen, mutet so ähnlich wie das Dänische an oder dann auch ein bisschen wie das Englische. Und aber jedenfalls eigen. Und dass aber so Menschen, die sich mit so einer relativ kleinen kulturellen Gemeinschaft verbunden sehen, sich dann so öffnen fürs Menschheitliche, was ja in unserem Verlauf unserer Sendung noch deutlicher werden wird, das finde ich einfach sehr berührend. Ne? Ja. Und da muss ich auch einfach sagen, also wenn ich dann so, da gibt's ja in dem Video, da kommen wir noch drauf zu sprechen, da ist ja, gibt's ja diesen schönen Satz, Friese ist, wer sich selber Friese nennt. Und wenn man jetzt mal überlegen würde, jetzt mal in Dresden oder so, wenn jetzt die Leute auf die Straße gehen und rufen würden, Deutsche ist, wer sich selber Deutsche nennt, dann sieht man einfach, wie groß der Unterschied ist und wie schön es wäre, wenn das anders klingen würde, auch bei uns. Und das hat uns erstmal auch so einen Anstoß gegeben, zu sagen, oh, da müssen wir ein bisschen mehr drüber nachdenken. Jetzt, ja, und in Friesland ist ja, oder überhaupt in den Niederlanden, wenn man da ist im Grunde Deutschland im Rücken zu einem. Da denkt man kaum dran, wenn man auf der Insel ist. Aber man spürt die Verbindung zu den USA, zu Amerika, zu England. Ja, überhaupt weltweit ist man unterwegs, gedanklich, automatisch. Und auch die Niederländer sind sehr offen, so wie das Wetter dort ist. Also Wind und Wetter, ja. Also da ist also eine ganz andere Offenheit von der landschaftlichen Lage und Situation her, die dieses beeinflusst. Und ja, was ich auch berührend in dem Text fand, ist, dass sie die Verhältnisse so in einer Klarheit, in seiner so klaren, in einer gewissen Nüchternheit ansprechen, wie das Thema der Arbeitslosigkeit und der Aufgaben, die in der Gesellschaft vorhanden sind. Und dafür auch klar einen gewissen Anspruch, ein Beitrag, eine Bereitschaft, aber auch eine Forderung formulieren oder auch eine Bedingung, die dazu sein sollte. Jetzt mag ich vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Also es war ja ein Manifest, und wo man unterschreiben konnte. Und es gibt dann auch ein Video im Internet, wo dann diese Werkgruppe Basisinkommen Friesland dann diese Unterschriften dem Gemeinderat von Leeuwarden übergibt. Und wir haben dann noch mal eine Bemerkung. Leeuwarden, das ist sozusagen die Hauptstadt der friesischen Region. Ja, der Provinz Friesland. Der Provinz, ne? Friesland, ja. In den Niederlanden. Niederlanden. Dann haben wir natürlich ein bisschen uns angeschaut, was sind denn das für Leute so. Also sowieso vom Inhalt her uns ja nah. Und das merkt man auch, wenn man sich die Videos anschaut. Und dann merken wir, ja, das hat auch was mit der Partei GroenLinks zu tun. Also GroenLinks. Ja, und das ist eine in Holland, also die haben jetzt letztes Mal, glaube ich, 10% gekriegt, also sind sehr stark gewachsen, weil viele frühere Wählerinnen und Wähler von der PvdA, also der holländischen SPD, jetzt GroenLinks gewählt haben. Das ist so eher so verstehen wie mit dem basisorientierten Flügel der Grünen aus der früheren Zeit her. Ja, das kann man sagen. Also das ist eigentlich mehr von der Fundi-Art, Fundi, aber dann auch wieder nicht so, nicht also der nicht so kopfig. Aber das Holländische ist halt eher nicht so kopfig. Nee, die sind sehr beweglich im Denken und Handeln. Mhm. Und man muss vielleicht dazu sagen, dass in Holland das Thema Sozialhilfe, also so wie ich das verstanden habe vom Internet her, das ist Angelegenheit der Gemeinden. Und dadurch können die, und dann gibt es ein Partizipatiewett. Also das ist vielleicht etwas schönfärberisch, aber jedenfalls geht es da um das Thema Sozialhilfe. Und das ist ein Gesetz. Ein Gesetz der Niederlande, und dieses Gesetz räumt den Gemeinden eine Experimentierklausel ein. Also sie können mit verschiedenen Formen experimentieren. Und darauf bezieht sich auch der Text dieser Petition, die Marek vorgetragen hat. Also dass sie halt, da ist also eine Möglichkeit, das muss man dann beim Innenministerium zur Genehmigung anmelden. Und da laufen auch in anderen Gegenden, in Gemeinden Hollands, ähnliche Initiativen, wobei es zum Teil solche Initiativen gibt, Utrecht, Tilburg, wo mehr das so als Forschungsprojekt, also das ist dann nicht so aufregend oder schon ein bisschen abartig auch, weil dann eben, da geht es dann um Sozialhilfeempfängerinnen und Empfänger, und die müssen Langzeit arbeitslos sein, also da gibt's, ist also von wegen ohne Vorbedingungen, also da gibt es einige Vorbedingungen, und dann wird halt so ausprobiert, die einen kriegen dann im Grunde ein garantiertes Mindesteinkommen. Also sie kriegen einfach ohne Sanktionen das Geld ausgezahlt von der Sozialhilfe und die anderen, die kriegen es wie bisher und die Dritten, die kriegen dann mehr Anreize. Also man probiert so, was würde denn so etwas Ähnliches wie eine Sozialhilfe ohne Sanktionen, wie würde sich das auswirken auf die Langzeitarbeitslosen? Das ist so die eine Sorte. Und dann gibt es die andere Sorte von Initiativen, weil da ist dann mehr GroenLinks dabei, wo sie dann in Nijmegen zum Beispiel, so einer Universitätsstadt, dass sie dann sagen, jetzt, das geht dann in die Nähe der Linken, also der Forderung nach einem garantierten Mindesteinkommen, wo sie vorschlagen im Gemeinderat, versuchen wir das doch, dass wir jetzt mal aufhören mit den Sanktionen und immer die Sozialhilfe, Leute, die Sozialhilfe brauchen, unter Druck zu setzen, sondern wenn sie die Voraussetzung haben, dass sie Bedarf haben, dann kriegen sie das Geld. Das nennt sich dann auch Gratisgeld, ja. Mhm. Und da gibt es auch ein interessantes Video im Internet, wo dann das Gemeinderatsmitglied aus Nijmegen dann fassungslos ist, weil nämlich dann die PvdA-Vertreter, also die SPD-Vertreter, sagten, wir sind von der Partei der Arbeit und nicht von der Partei der Sozialhilfe. Zu ihrer Überraschung haben sie das dann nicht unterstützt. Andere Parteien schon. Also in Holland ist der Unterschied halt, dass GroenLinks wohl ziemlich dahinter steht, also hinter der Zielsetzung eines bedingungslosen Grundeinkommens, wobei auch so, sagen wir mal, Zwischenschritte wie ein garantiertes Mindesteinkommen auch versucht werden, also einfach die Richtung. In dem Internet gibt es auch ein Video, wo sich die Fraktionsvorsitzende der Partei für die Tiere einen Disput liefert mit Herrn Rutte, dem Ministerpräsidenten. Also die sind auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also gesellschaftlich gibt es da politisch eine stärkere Unterstützung, ohne dass man jetzt Holland als wunderschön färben will, weil da gibt es natürlich auch Herrn Wilders. Also da gibt es auch eine sehr stark neoliberale Tendenz. Aber das ist so, sagen wir mal, der Kontext, in dem das Ganze steht. Vieles ähnlich zu Deutschland, dass man auch noch viel im Diskutieren ist, aber es hat eine gewisse andere politische Basis schon, dass es in Parteien konkretes Ziel ist, die auch in der politischen Mitgestaltung vorhanden sind. Wir wollen jetzt gleich das Thema Kulturhauptstadt beschauen, aber zuvor gönnen wir uns ein bisschen Musik. Chinese Umbrella Ragtime heißt der Titel und La Lady Pilano spielt das. Vor der Musik hatten wir uns das Meanskip-Manifest angeschaut gehabt und Meanskip-Manifest, das knüpft auch etwas an, das ja für Friesland gedacht ist, an das Thema Kulturhauptstadt Leeuwarden 2018. Es gibt jedes Jahr zwei europäische Kulturhauptstädte, von der Europäischen Union. Und 2018 werden das Leeuwarden, die Hauptstadt von Friesland, sein, mit auch ihrer Region Friesland, und Valletta in Malta. Und das Motto von der europäischen Kulturhauptstadt-Veranstaltung in Leeuwarden heißt Iepen Meanskip, was so viel heißt wie offene Gemeinschaft. Das ist Friesisch. Und was ich interessant finde, ist, dass auch hier die Veranstaltung, wie die das Konzept aufgesetzt haben und wie sie das Konzept aufsetzen, auch in einem entsprechenden Geist verfasst ist, das auch zu dem Thema offene Gemeinschaft Iepen Meanskip passt. Und da würde ich gern kurz eine Passage aus deren Beschreibung vorlesen. Die Idee der Iepen Meanskip ist der rote Faden, der sich quer durch das Programm zieht, aber der auch für die Organisation an sich gilt. Wir wollen so zugänglich und offen wie nur möglich sein. Diese Offenheit ist ein absolutes Muss, da die Projekte von einer kleinen Armee von freiwilligen Mitarbeitern, Fachleuten, Partnern aus der Region, aus dem Rest der Niederlande und Europa und Bewohnern von Friesland und Leeuwarden ausgeführt werden. Die Kraft des gesamten Projekts, vom ersten bis zum letzten Schritt, ist, dass es von unten nach oben aufgebaut wird, statt von oben herab diktiert wird oder werden. Ja, da liegt eben was sehr Modernes darin, wo man also schon die Niederlande beglückwünschen kann, dass sie, ich weiß nicht, sogar schon vor 6 Jahren Leeuwarden und Friesland ausgewählt haben, weil es liegt ja dann, also die Reihenfolge der Nationalstaaten, aus denen die Kulturhauptstädte kommen, die liegt fest. Und die Nationalstaaten selber entscheiden dann, wer diese Rolle bekommt. Ich glaube, Amsterdam und Rotterdam waren schon dran. Mhm. Und dann hatte man eben den Mut, Friesland auszuwählen. Und eben mit einem Thema, was angesichts dieses Vorschreitens, sagen wir mal jetzt, nationalistischer Bewegungen in Europa als Aufzeigen einer anderen Perspektive, eine Alternativperspektive, sehr passt jetzt. Ja. Das konnte man vielleicht vor ein paar Jahren noch gar nicht wissen. Und zwar eben durchgängig, sowohl von dem her, wie sie es machen, dass sie eben inklusiv arbeiten, als auch von dem her, jeden einschließen wollen, wirklich jeden Menschen einschließen wollen, von Friesischen aus ins Menschheitliche gehen. Und dann eben auch überhaupt vom Programm her, weil dieses Meanskip, das knüpft eben an auf diese Art von Verbundenheit, die wir als Menschen eben spontan miteinander doch erleben, ne, und macht das zum Bezugspunkt. Ja, und das Organisationsprinzip ist hier also wirklich was Wichtiges, sodass es erlebbar wird, diese Idee, und nicht nur etwas ist, was auf den Plakaten steht. Und die haben ja auch noch zu der Veranstaltung dann auch ein Video gedreht, was Iepen Meanskip heißt. Und vielleicht magst du uns eine Passage daraus geben, die dann gesprochen worden ist von Naima Soundri, genau. Das ist eine dunkelhäutige Frau, wahrscheinlich, vermutlich eine Muslimin oder Muslima, die sagt in dem Video: Friesland ist eine offene Provinz, in der ich gerne wohne und auch ein Teil von ihr bin. Jeder, der sich Friese nennen will, ist auch ein Friese. Unabhängig von der Rasse, der Religion, unabhängig von der sexuellen Orientierung. Also jeder, der das sein will, darf das sein. Das finde ich wunderschön. Und die sagt dann weiter, in der kulturellen Hauptstadt, da geht es um Kultur. Und es ist wirklich für jeder Mensch. Jeder kann mitmachen. Und jeder trägt verschiedene Kulturen in sich. Und das berührt mich sehr. Denn auch ich merke, also ich bin Münchnerin, ich fühle mich sehr wenig als Bayer oder so. Mhm. Das stößt mich eigentlich wirklich weitgehend ab. Aber ich fühle mich sehr als Münchnerin und fühle mich da, dem Blauen Reiter fühle ich mich sehr verbunden, dem Lehnbachhaus in München und viel so in der Richtung. Also vielen verschiedenen Kulturen dann, ja. Genau, aber ich fühle mich auch als Französin ein Stück weit, als Engländerin, als Russin. Da habe ich Anteile in mir, das ist auch so. Und ich bin wahnsinnig gerne in den Niederlanden unterwegs und in Friesland. Ja. Das Minskip-Manifest ist ja nicht von ungefähr entstanden, sondern irgendwie aus diesem kreativen, offenen Potenzial heraus. Und dass Sie den Begriff Minskip aufgreifen, lässt sich auch schön verdeutlichen an einem Zitat oder an einer Passage, die Jordi Pascal spricht, ein Soziologe aus Katalonien, der sagt, Minskip bedeutet im Kern zwischenmenschliche Partnerschaft. Es schließt auch den Respekt vor der Natur und der Umwelt mit ein. Und wenn man das natürlich ein Stück weiter denkt, vielleicht auch bis zum Ende denkt, dann ist natürlich irgendwo bei Gemeinschaft oder Respekt und all diesen Dingen, dann ist natürlich auch finanzielle Basis durchaus etwas Berechtigtes, dass natürlich die Initiative Grundeinkommen für Friesland hier eben berechtigterweise das einbringt. Auch das an die Verhältnisse in der Region anknüpft. Was ich bemerkenswert finde, das Zitat, Margit, was du brachtest, ist eben das offizielle Video. Bewerbungsvideo. Ja, das steht im Zusammenhang mit dem Konzept, mit dem Levan sich durchgesetzt hat. Also da finde ich das auch beachtlich. Also nicht nur das Manifest, was sich auf das Grundeinkommen bezieht, sondern auch dieses Video und die Aussagen dazu. Das ist einfach eine starke Tat. Ja. Aber diese Haltung der Region kommt ja aus verschiedenen Elementen heraus und die wollen wir jetzt in den nächsten Teilen anschauen, auch der Kultur, der Geschichte, all diese Aspekte, sodass auch so ein Prinzip Inklusion statt Integration hier einen ganz anderen Boden findet. Zuvor haben wir Musik und zwar von Frank Laurent, Monk's Head. Minskip ist das Motto der Kulturhauptstadt Leeuwarden 2018 und in vielen Dokumenten, Videos und was ich was wir dazu finden, spüren wir hier ein ganz anderes Element und zwar, dass hier eigentlich Inklusion statt Integration stattfindet. Das hat ja aber vielleicht auch etwas Erfahrungshintergründe und auch vielleicht geschichtliche Hintergründe. Ja, wir kamen halt etwas ins Nachdenken, weil wir dachten, woran liegt denn das, dass die Menschen in Friesland, da gibt es sicher auch ganz verschiedene, aber doch immerhin mit einer starken Strömung so mit ihrem Friesischsein umgehen können, dass das einfach eine ganz einladende Geste als europäische Kulturhauptstadt, passt natürlich dann auch wunderbar zum Thema Europa, die können so einladend damit umgehen. Und wenn wir dann ans Deutsche dachten, dann kam uns ganz schnell natürlich Pässe in den Sinn, Aufenthaltsrecht, Abschiebung und es geht halt so dann hin und dann gibt es noch eine stocknationalistische Wirtschaftspolitik, die dann irgendwie schön gefärbt wird, die Europa fast zerreißt. Und also da merkt man so, da ist das Volksmäßige halt schwer abgerutscht, während in Friesland ist Provinz des Staates der Niederlande und das Friesische hat halt da mehr selbstverständlich einen kulturellen Schwerpunkt, dass die Menschen, die sich dem friesischen Volk verbunden fühlen, die sprechen zum großen Teil in Holland noch Friesisch und dann, also im holländischen Teil, in Deutschland, ist es noch sehr wenige Leute, die Friesisch sprechen können. Aber Was ist eben was Kulturelles und es rutscht nicht ab ins Politische. Dass nicht man dann ins Nationale. Eben ins Nationale. Also das, diese Geschichte mit dem Nationalstaat, die ist ja im Grunde dann so eine Art Fusion oder Amalgam aus dem, aus einem volksmäßigen und dann einem politischen. Ne? Friesland war ja mal in einer, in nicht langen, aber gewissen Zeiten waren die ja auch mal ein eigenes Machtterritorium gewesen. Ja, aber man muss weit zurückgehen und es ist ein bisschen unklar. Also dann waren es mehr so Städte und da spielt dann vielleicht auch die Hanse eine Rolle. Also es ist nicht so ganz eindeutig, finde ich. Also mir ist es nicht so leicht gefallen zu sagen, da gab es jetzt Friesland politisch und dann verschwand es. Sondern irgendwie habe ich den Eindruck, es ist lange her und hat vielleicht nie so richtig zu einem modernen Staat gereicht. Und man müsste sich vielleicht fragen, ob das vielleicht geradezu besser ist. Also da gibt es ja noch einige Menschen, die manchen Völkern sich verbunden fühlen und denken, wir brauchen jetzt auch einen nationalen Staat, heißt ja immer, jetzt brauchen wir auch eine Armee und so weiter. Vielleicht fährt man besser. Große, wenn man eigene Administration dann auch natürlich dann. Ja. Ja, und eine entsprechende Verbiesterung, die in alle Köpfe einzieht. Ja, also eine eigene Fiskalpolitik, Sozialpolitik, Justiz, alles drum und dran dann. Ja, und da ist eben dann gleich, kommt dann eben ein ausschließendes Moment auf, ne, ein Konkurrenzmoment auch, ne, also Standortkonkurrenz, verschiedene Steuersysteme, auch immer die Steuern möglichst niedrig, dann kommen die Firmen zu uns und so. Also das, oder auch eben diese Exportorientierung Deutschlands, schauen wir, dass wir möglichst viel exportieren, die Defizite sollen die anderen haben, die Arbeitslosigkeit auch, Hauptsache bei uns brummt der Laden. Und also solche Sachen, wo man einfach merkt, was sind das für Fiktionen? Wenn man dann genauer hinschaut, merkt man, bei jedem Nationalstaat, so geschlossen ist der gar nicht. Da wohnen dann Bretonen oder Basken oder Katalanen halt. Und Bayern wissen auch oft nicht so recht, ob sie nicht doch lieber einen eigenen Staat hätten. Vielleicht wird es allmählich schwächer, aber es war immer so. Das gab es immer hier, die Bayernpartei plakatierte noch vor nicht langer Zeit in der Hinsicht. Also das passt eigentlich. Also da darf man schon vielleicht mal diesen Nationalstaat ganz grundsätzlich in Frage stellen. Und eben merken, dass wenn das Volksmäßige im kulturellen Bereich bleibt, dann kann das mehr so eine Art Schatz sein, an dem man gerne alle teilhaben lässt, ja, wo man sich freut, wenn Menschen sich dafür interessieren. Die Landschaft hat vielleicht auch einen Aspekt dran. Der süddeutsche Teil, mindestens bis zum mitteldeutschen Teil, ist ja auch mehr auf festem Boden mit stärkeren festen Gebirgen. Das sieht ja auch ein bisschen anders aus dort. Das ist in Holland sehr anders. Da ist viel Sand, da ist viel Wasser, da ist die Seefahrt daheim. Und daher kommt auch das Zusammengehörigkeitsgefühl. Mhm. Man ist Gefahren ausgesetzt natürlich und diesem Reizklima. Es ist ständig Wind, es gibt auch Stürme im Herbst und Winter. Also man braucht die Gemeinschaft ganz anders für das Existieren, für die Sicherheit, die man sich gegenseitig dann gewährleistet. Ja, und so sind die Menschen auch im Denken flexibler. Sie sind viel beweglicher, so wie das dort auch ist. Mhm. Es ist wunderschön. Und hier, wir haben die Kalkalpen. Also der Grund und Boden, worauf man lebt, das hat sehr wohl eine Bedeutung für die Menschen. Also dieses harte Material hat auch vielleicht etwas Verhärtendes im Geist, kann einen Beitrag dazu leisten, wenn man sich dessen nicht bewusst wird. Ja, genau. Und es ist ja viel schöner, viel reicher, wenn wir alle eine Gemeinschaft sind, egal wo die Menschen herkommen. Was bedeutet jetzt aber eigentlich Inklusion im Vergleich zu Integration? Was ist da wirklich so der Unterschied? Wie kann man das verständlich machen? Ich denke, dass Inklusion bezieht sich auf das Menschheitliche. Und ich denke, es ist Tatsache, die Menschheitsentwicklung, die Zeit ist weitergegangen und das Menschheitliche, denke ich, ist eigentlich der berechtigte Bezugspunkt. Und deswegen finde ich halt auch diesen Übergang, dass Menschen, die sich jetzt mit dem Friesischen verbunden sehen, als Minderheit, sich fürs Menschheitliche öffnen. Also das ist dann eben auch das Berührende. Ne? Mhm. Und es ist eben auch das Zeitgemäße. Und Inklusion ist halt, jeden einzuschließen, ganz bewusst. Ne? Ja. Und Integration hat halt den problematischen Aspekt, und das ist ja dann auch in der deutschen Innenpolitik, das kommt jetzt wahrscheinlich noch stärker, Also, dass man eben sagt, ihr müsst euch anpassen, ihr müsst Teil unserer Kultur werden. Und ich denke, das ist in Wirklichkeit unmenschlich. Und es widerspricht auch, wie wir mal in einer eigenen Sendung herausgearbeitet haben, der Idee des Kulturellen überhaupt. Weil das Kulturelle ist immer etwas, was Menschen neu schaffen. Sonst ist es langweilig. Und es muss frei sein, absolut frei. Da habe ich so das Gefühl, dass sozusagen die Inklusion eine eher das Eingehen von einer emotionalen, vielleicht auch geistigen Bindung, Beziehung ist, die einfach das andere wahrnimmt und sich damit auseinandersetzt, freuen kann, aber vielleicht auch sich selber auch klar werden kann über das, was einem in der eigenen Wesensart, in der eigenen Kultur besonders gefällt, was einem große Bedeutung hat, während das die Integration so stark materiell, physisch, körperlich ist, wo es irgendwo auch was so Festes gibt, so was fest Definiertes und damit auch was eigentlich kein zwei Sachen neben oder weniger zwei Sachen nebeneinander dabei bestehen können. Ich würde auch sagen, Inklusion geht von der Verschiedenheit aus. Ja, das spielt ja auch in den Texten dann zu Ibn Milskip eine Rolle, Diversity. Ne? Also, dass man im Grunde die Verschiedenheit von der Verschiedenheit ausgeht und sich dafür interessiert, wie der andere anders ist. Mhm. Und das, was man als eigene Kultur wertschätzen gelernt hat, dass das eben wirklich ein Angebot an den anderen ist. Ja. Ne? Dass man so damit umgeht, sich freut, wenn sich andere dafür interessieren, aber es nicht von ihnen verlangt. Ja. Mhm. Das werden wir uns noch gleich weiter anschauen. Wir wollen einfach mal noch das Wesen der Kulturen erforschen, erkunden, um klarer zu machen, was eigentlich wirklich das Bereichernde und Berührende ist in unseren Kulturen, die wir haben. Zuvor aber haben wir wieder Musik, diesmal von Water Pistol, den Titel Melody for the Grass. Ibn Milskip ist das Motto der europäischen Kulturhauptstadt Leeuwarden 2018 Und das kulturelle Thema beschäftigt uns jetzt sehr, um das Ganze ins Verständnis zu bringen. Und ein Satz, der auch berührend ist in den Darstellungen und Aufmerksammachungsveröffentlichungen, also auch Videos, ist, dass der Mensch mehrere Kulturen in sich trägt. Was hat das denn, ja, wie kommt es eigentlich zustande? Eigentlich bin ich doch irgendwo ein Deutscher oder ein Bayer oder Schwabe. Münchner. Oder Schwabe. Na, angesichts der vielen Adjektive, die wir jetzt gefunden haben, oder Bezugspunkte, sehen wir schon, es ist irgendwie schwierig mit diesen Identitäten. Und ich denke, dass nicht zufällig gibt es ja dann die Identitären als neue rechte Bewegung. Also, wo man, also das ist die eine Möglichkeit, dass man sich identifiziert. Man kann sich natürlich mit allen möglichen identifizieren, zum Beispiel. Aber meistens ist es ja so, dass wir eine Identität zur Familie haben, zu dem Ort, zu der Region, zu dem Land, zu dem Staat, zu dem Kontinent und dann vielleicht zu der Welt. Das heißt, es ist ja irgendwo so ein bisschen zwiebelartig oder man kann es auch sagen holonisch dann. Das ist ja aber auch nur ein anderer Ansatz, der hier zum Ausdruck kommt. Dass man nochmal einen Bezug hat zu einer ganz anderen Kultur, als dass man eigentlich irgendwo direkt mitgelebt oder erlebt oder sonst irgendwas hat. Ja, ich würde sagen, also warum nicht es mal mit Buddha halten, der ja eher vor Identifizierungen warnte. Also das ist mal so der eine Punkt, weil Identifizierungen eigentlich immer töten, ne? Etwas festklopfen, was eigentlich in Bewegung sein will, weil wir sowieso in Bewegung als lebendige Wesen sind. Also wozu uns da Hindernisse in den Weg legen mit unserem eigenen Denken. Das andere ist, ich finde einen Gedanken, also in dem Zusammenhang fand ich einen Gedanken wichtig von Rudolf Steiner, für den ich mich ja interessiere, dass der sagt, Völker sind eigene geistige Wesen. Und das finde ich deswegen so interessant, weil wir also sind ein geistiges Wesen. Das hat nichts mit materiell, nichts mit physisch, körperlich zu tun, sondern das ist letztendlich irgendwo etwas, was im Raum dazwischen ja, sich eine Art Engel oder wie man es immer nennen mag. Hm. Und das hat auch nichts mit Nationalstaaten zu tun, nichts mit Nationen zu tun. Er würde sogar auch die Sprache noch als was anderes ansehen. Und da wir selber in dieser Sicht ja auch geistige Wesen sind, kann ich dann ganz leicht verstehen, wie ich als einzelner Mensch zu verschiedenen Völkern Beziehung haben kann. Also dieses Konzept, Völker als geistige Wesen anzusehen, ermöglicht es mir vorzustellen und zu denken, dass ich natürlich als einzelner Mensch leicht zu einer Mehrzahl von Völkern Beziehung haben kann. Und so ist es ja auch in Wirklichkeit. Also ich denke mir, wir können uns mit vielen, also nicht nur der genetische Aspekt spielt eine Rolle, was unsere Eltern, wo die dazugehörten oder ähnliches, sondern wir können im Lauf unseres Lebens Beziehungen finden, Liebe lieben lernen, andere Volkskulturen lieben lernen. Ne? Und je mehr wir da reich werden, desto mehr klingt auch sowas von Weltbürgerinnen und Weltbürger an. Ne? Und so finde ich, kann man einfach dieses Verhältnis von uns Menschen zur Wirklichkeit und Völkern ganz anders denken. Du hast ja schon vorhin, Margit, ein paar deiner Kulturverbindungen genannt gehabt, München, Deutschland und so weiter. Erzähl mal, welche Verbindungen du für dich spürst. Ja, ich habe einen starken Bezug zu München, zu Bayern eigentlich so gut wie gar nicht, finde ich. Ich bin zwar hier geboren in diesem bayerischen Land, aber ich habe zu München einen starken Bezug. Aber auch zur Niederlande und zu Friesland. Also da ist wirklich eine Liebe bei mir im Inneren. Mhm. Ich habe auch eine Liebe zu Italien, zu Russland, auch zu den nordischen Ländern. Das ist einfach so. Ich finde das vor. Und warst du in allen Ländern? Nein, ich war noch nicht in allen Ländern. In Frankreich war ich, in den Niederlanden natürlich. Das heißt, du hast einen Bezug, ein Empfinden von Vertrautheit, von Verbundenheit, von Bezug zu ihnen, obwohl du eigentlich noch gar nicht dort warst, also eine Affinität. Ich habe eine Affinität, ja, und das ist was Inneres. das ist was ganz Sensibles. Das ist gar nicht so leicht zu sagen, aber das ist einfach in mir drin. Ich fühle mich da ganz stark angezogen von Paris oder auch von den Katarern oder von, ja. Und würdest du dann so einer Aussage zustimmen, dass du dann denen eigentlich ein Wohl, ein Gutgehen dann wünschst und denen gern zugestehst, dass du sagst, dass es ihnen gut geht, dass sie sicher sind oder dass einfach ihnen wohl geht? Ja, klar, das finde ich ganz wichtig. Und ich finde Kulturen wirklich einen inneren Reichtum, den ich da erlebe. Und das innere Bild, was ich habe, ist der Globus, wo wir uns alle rundherum an den Händen halten, wo wir wirklich eine Menschenkette bilden, um die ganze Erde herum. Und das ist für mich ein Ziel. Und dahin geht's für mich. Das heißt, das hat also was mit Verbindung zu tun und zu Kulturen, zu Eigenheiten von Gruppen und Wesen. Und Landschaften auch. Ja. Ja, ich denke auch in Wirklichkeit, man muss ja dann in der Schule auch Englisch lernen oder so. Oder ich habe noch Altgriechisch gelernt. Ich habe Französisch gelernt. Ja, und indem man diese Sprachen lernt, also das ist ja im Grunde, tritt man ein wie so Tore in einen kulturellen Raum. Ja. Also die Kulturen der Völker sind wie Räume, die man betritt und die immer eine bestimmte Seite des Menschlichen besonders gut ausarbeiten. Ja, genau. Und das finde ich auch sehr eindrücklich. Zum Beispiel in Frankreich ist dominierend sehr der Verstand. Es ist sehr so strikt, so erlebe ich das. Während das Italienische, ja, wenn ich von München nach Italien fahre mit dem Zug und schlafe vielleicht, weil ich einen Nachtzug nehme, dann also spätestens am Brenner wache ich auf, weil da ist es laut, da wird debattiert und diskutiert mit großen Gesten. Ja. Ich finde das total schön. Da ist das Emotionale sehr daheim. Und ich liebe Italien. Und die Ästhetik. Und so merkt man irgendwie, dass letztlich alle Völker, denke ich, wie Tore zum Menschheitlichen sind. Ne, aus jeweils einer verschiedenen Richtung. Ne. Und wenn man viele von ihnen kennenlernt, sich einfühlt in die verschiedenen Kulturen, wird man als Mensch, als individueller Mensch, immer mehr reicher. Ne? Ja, immer reicher. Und abgerundeter, weil man bestimmte Einseitigkeiten überwindet. Genau, also jeder ist eine Individualität, jeder Mensch. Und jeder Mensch wird dadurch nochmal, wie soll ich sagen, farbiger. Ja. Und das ist wunderschön. Und Leeuwarden als Kulturhauptstadt im nächsten Jahr, 2018, hat wohl im Sinn Kultur und Gemeinschaft, ja, erlebbar, auf einer neuen Ebene und Dimension erlebbar zu machen und damit eigentlich neue Kulturen entstehen zu lassen. Und vielleicht darf ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Frage mitgeben zum Abschluss, warum sollte man in diesem Zusammenhang vielleicht auch an ein universales Grundeinkommen denken? Und nach der Musik haben wir noch ein paar Hinweise. Und die Musik kommt jetzt von Bortex und heißt Ability. Iben Minskip, offene Gemeinschaft, war unser heutiges Thema in der Sendung. Und vielleicht haben Sie noch Lust oder Bedürfnis, das noch mehr zu diskutieren, mit anderen Menschen in Austausch zu gehen. Dazu haben Sie bei den folgenden Begegnungen, Veranstaltungen vielleicht die Gelegenheit. Ja, also das 88. BGE-Café, also immerhin jetzt schon 88 Mal, findet statt am Samstag, den 4. November 2017 zwischen 13 und 15 Uhr am gewohnten Platz im Sip a Joe, Müllerstraße 48 in München. Und da treffen sich einfach Menschen, die miteinander bei einem Tafel Kaffee über Grundeinkommen sprechen. Man könnte sagen, eine praktische Übung in Iben-Minskip. Ja. Ja, genau. Dann haben wir eine Veranstaltung, die heißt BGE4U, oder die Gruppe heißt so, und die trifft sich im Eine-Welthaus in der Schwanthaler Straße 80, und zwar am Donnerstag, den 16. November um 19.30 Uhr bis ungefähr 22 Uhr. Den Raum im Eine-Welthaus, der wird immer im Aushang angezeigt. Weitere Informationen und Hinweise finden Sie auch auf unserer Homepage worldwideweb-grundeinkommen-münchen.de. Ja, Margit, bitte. Ja, ich möchte noch was sagen. Ich habe gesehen, weil ich ja seit kurzem auf Facebook bin, dass es da auch eine Community gibt zur Kulturhauptstadt Leeuwarden 2018. Dann habe ich gleich ein paar Zeilen dahin geschrieben, weil ich da gerne dann Mitglied werden wollte bei der Community. Und das ist jetzt auch so, also ich bin ja auch ein bisschen Friese und wir möchten gerne euch in den Niederlanden herzlich grüßen, vor allem insbesondere die Kulturhauptstadt Leeuwarden 2018. In Friesland? In Friesland, genau, in der Provinz Friesland. Gut, schön. Ja, dem schließe ich mich ganz an und damit kommen wir jetzt langsam zum Abschluss unserer Sendung. Zuerst einmal Musik. So, im Hintergrund hören wir noch den Titel Long Time von Raymond. Und Sie hörten hier eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf Lora München. Die Redaktion hatten Margit Volk, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. In der Technik begleiteten uns Julian Meisner und Felix Jakowitz. Anregungen und Kommentare können Sie uns gern per E-Mail zusenden an radio@bgemuenchen.de. Wenn Sie etwas verpasst haben, wenn Sie etwas vertiefen wollen, die Sendung, was Sie hier gehört haben, oder auch weiterempfehlen, dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Zum einen mal kommt eine Wiederholung dieser Sendung auf Lora morgen, Donnerstag, den 26.10. um 4 Uhr morgens und um 13 Uhr, wenn Sie einen DAB-Plus-Empfänger haben, können Sie es dort empfangen. Wenn Ihnen die Sendung, wenn Ihnen die Zeiten weniger passen, so können Sie in Kürze die Sendung bei uns auf der Homepage finden, www.grundeinkommen-münchen.de. Die nächste Sendung zum Kulturimpuls Grundeinkommen ist am 22. November. Wir freuen uns, Sie wieder da begrüßen zu dürfen. Jetzt hier auf LoRa München um 20 Uhr folgt eine Sendung des Instituts für sozialökologische Wirtschaft. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht, in das Thema Kulturhauptstadt und Ibn-Minskip einzutauchen. Vielen Dank, schönen Abend, tschüss. Tot sinds. Minskip. Minskip.